Aber jetzt... Aber jetzt was? Du hast 15 Minuten Zeit, das Haus zu verlassen, Delia. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. 15 Minuten. Du musst verrückt geworden sein. Im Gegenteil, im Gegenteil. Ich habe den ersten klaren Moment seit Jahren. Komm, Vater, wir wollen nichts überstürzen. Und noch was, Delia. Du gibst die Perlenkette zurück. Sie hat meiner Frau gehört. Und du hast keinerlei Recht, sie zu tragen. Na da, hier, da. Da sollst du sie wiederhaben. Hier, da. Kleine, nicht zerreißen. Nee. Ah, noch was ganz anderes werde ich tun mit dieser Perlenkette. Ich zertrete sie. Hier, da. Du da. Scheißliches, widerliches Geschöpf. Mr. Martin, um Himmels Willen. Doch, Vater, Vater, du bringst sie auf. Ja. Er wollte mich erwürgen. Bring sie weg. Bring sie weg. Er wollte mich erwürgen. Na, jetzt verschwinden sie schon. Los. Er wollte mich erwürgen. Na, Jimmy? Kein Kommentar? Etwas zu spät jetzt dafür, was? Oder zu früh. Also sagen wir kein Kommentar. Nochmal, Skadina, es tut mir leid.